which man never had before. And you can use these powers well, or you can use them ill. You will use them well if you realize that mankind is all one family, and that we can all be happy, or we can all be miserable. The time is past when you could have a happy minority living upon the misery of the great mass. That time is past. Sometimes in a vision, I see a future with happy human beings, all intelligent, none of them oppressing, none of them oppressed. Such a future can only exist if men choose that it should. And if it does exist, we shall have a world very much more glorious, very much more splendid, more happy, more full of imagination and of happy emotions than anything that we have ever known before. I hope that this will be the possible future of mankind. Let me take you on a trip. FM Club Night in the mix. Mix.

Goodbye, my friends. Goodbye, world. date plans. Tonight I'm gonna take you on a tour of Club Bad, where all the bad little kitties go to try to leave their bodies by various means and methods. Anything necessary. Some things that you quite won't be accustomed to. So I've equipped each and every one of you with your own individual camera, so that you can take pictures of these bad little kitties doing these bad little things for tomorrow's paper. So what about your $15 and prepare to enter Club Bad. Ready, prepare to flash. We'll be right back. Schon Halbzeit im heutigen UFM Club Night Set. Ihr merkt schon und seid Ohrenzeugen, hier läuft gerade ein Special Set mit House und Techno Classics, genau gesehen aus 1990 bis 1999, aufgelegt von Toxic Family Member und Aktivist aus dem Frankfurter Omen Forum, nämlich Slam aka Grille. Ich glaube, so hört ihr diese feine Selection nicht so schnell wieder im Radio, also bleibt im Groove und viel Spaß weiter mit diesem Special Mix. Shit. Becher X Quadrat Holunder, dem neuen Weizenbiermix. UFM in the mix. Ihr hört ein Special in der UFM Club Night. The First Rebirth bedeutet, wir beleben die House- und Techno-Classics wieder aus der Zeit vor 2000. Ich finde das super und ich werde mir auch mal die Playlist besonders anschauen. Das ein oder andere Teil muss man, glaube ich, noch jagen. Was hier aufgelegt wird, seht ihr ab Montag auf unserer Playlist zu UFM Club Night. UFM im Netz. UFM.de. UFM.de. Quadrat Holunder, dem neuen Weizenbiermix. We'll be right back.

Das war ein Club Night Set Marke Old School. Fantastische Erinnerungen an House und Techno Classics und Goodies aus 1990 bis 99, gemixt vom Frankfurter Dauerbrenner Slam aka Grille. Und hier gibt's jetzt den Rewind vom Club Night Set von vor 2 Wochen. Loco Dice hat gespielt. Unbedingt mal reinhören, wenn ihr auf deepen House Sound und deepen Techno Sound steht. Dann bekommt ihr hier nämlich auch einen Eindruck von Loco Dice kommendem Album. Das dauert noch 1-2 Wochen, bis das rauskommt. Umso besser macht das Warten bis dahin dieser Mix. Also bleibt im Groove.